diesen Stamm, denn die See geht schwer. So klein ist das Boot und so groß ist das Meer. Da kommt es auf dieses leere Bettchen an, auf Herr Wolf bis zum letzten Mann. Jetzt, Junge, geht es ran, alle hoch.